Vom Luftschiff aus blickte man auf die Welt wie auf einen Grundriss. Aber wo die Front verlief, konnte man von so weit oben nicht sehen. Deutsches Stellungsgebiet hieß für sie das Dorf, dem sie ihr Leben verdankten. Heimat hieß es für die belgischen Bauern. Und die Front verlief vielleicht genau zwischen den Schnurrbarthaaren der schlafenden Katze. So knapp dürfte es nie wieder ausgehen, hatte er damals gelernt. Er geht links um das Haus herum, am Rhododendron vorbei, unter seinen Füßen die Gitter, mit denen er während des Zweiten Krieges alle Kellerfenster abgedeckt hat. Mannesmann Luftschutz steht auf diesen Gittern, auch jetzt noch, mitten im Frieden. Beim Zweiten Krieg war er schon zu alt gewesen zum Kämpfen, aber auf seine eigene Art hatte er sein Stellungsgebiet vergrößert. Greife immer aus der Sonne an, hieß die erste Regel des Luftkampfs. Am Morgen strich das Sonnenlicht über die Kiefer, die vor dem Haus stand. Das hieß, es würde den ganzen Tag schönes Wetter sein. Die Terrasse lag dann noch im Schatten des Hauses und die Butter auf dem Frühstückstisch schmolz nicht. Den ganzen Tag über schien die Sonne auf die beiden Wiesen zur linken und rechten des Weges, der zum Wasser hinabführte. Die Schwestern seiner Frau lagen und saßen da mit ihren Kindern im Gras, um zu spielen, zu schlafen, zu lesen. Die Sonne fleckte den Weghang abwärts, fiel durch Eichenlaub, Nadelbäume und Haselbüsche auf die befestigte Treppe. 8x8 Stufen gebrochener Sandstein, Natur. Die Sonne drang unten am See zwischen den Erlen nur hier und da bis zum schwarzen Boden des Uferstücks durch, der noch immer feucht war. Je näher man dem gleißenden Spiegel des Sees kam, desto lauter rauschte das Laub, desto schattiger wurde es ringsherum. Verdunkelung, Mannesmann Luftschutz. Aber all das nur, um den Sommerfrischler beim ersten Schritt auf den Steg zu blenden. Zwischen Sonne und Wasser ging der auf das Ende des Steges zu, und außer ihm selbst, der da ging, war sonst nichts mehr da, um Schatten zu werfen. Hier fiel die Sonne ganz über ihn her, über ihn und über den See, und der See warf ihren Schein zu ihr zurück. Und der sich am Ende des Stegs hingesetzt oder gelegt hatte, beobachtete dieses Spiel, zog sich beiläufig einen Splitter aus der Hand, den er sich beim Hinsetzen oder Hinlegen eingerissen hatte, roch die Teerfarbe, mit der das Holz imprägniert war, hörte das Boot im Bootshaus plätschern, die Kette, mit der es festgemacht war, klirrte leise, sah Fische im hellen Wasser stehen, Krebse kriechen, spürte die warmen Bretter unter seinen Füßen, seinen Beinen, seinem Bauch, roch die eigene Haut, lag oder saß da und schloss, weil die Sonne so hell war, die Augen. Und noch im Blut hinter seinen geschlossenen Lidern sah er den flimmernden Ball. Wären die Scholle, das Haus und der See nicht seine Heimat, hätte es ihn niemals in der Ostzone gehalten. Jetzt wurde ihm die Heimat zur Falle. Er hatte am Ende des Krieges mit den Russen in Berlin 5 Nächte lang verhandelt und gesoffen, um den Abtransport der Maschinen aus seinem Tischlerbetrieb in Berlin zu verhindern, hatte sein Architekturbüro und den Betrieb auch über die erste Welle der Enteignung gerettet, mit sozialistischem Gruß. Das Ablehnungsschreiben von Speer hatte ihm unter den Roten schließlich sogar den Auftrag für die Friedrichstraße verschafft. Aber jetzt, 6 Jahre nach Kriegsende, griffen die Kommunisten doch noch nach seinem Unternehmen. Jetzt fiel es ihnen ein, plötzlich, mitten im Frieden. Mannesmann Luftschutz, lasse den Gegner nicht aus den Augen. Wie Kinder einem Tier, auf dessen Wesen sie sich gar nicht verstehen, rissen sie jetzt dem Spielzeug den Kopf ab und würden sich wundern, wenn das Ding dann bald zu zucken aufhörte. Sein ganzes Leben hatte er dafür gearbeitet, das Geld in etwas Wirkliches umzuwandeln, hatte erst die eine Hälfte der Scholle gekauft und das Haus darauf gebaut, später die andere Hälfte mit dem Steg und dem Badehäuschen dazu. Sein ganzes schwer erarbeitetes Geld war hier festgewachsen, war buchstäblich als Eichen, Erlen und Kiefern hier verwurzelt. Geldanlegen hatte das früher geheißen. Das Geld in unruhigen Zeiten in beständigen Werten anlegen, so hatte er es gelernt. Leider war inzwischen dem, was er gelernt hatte, die Wirklichkeit abhanden gekommen.